44. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Weisheit gibt den wahren Adel. Abermals machst du dich mir so klein und sagst, erst hätte dich die Natur, hierauf das Glück, sehr übelwollend behandelt, und doch steht es bei dir, herauszutreten aus dem großen Haufen und zur höchsten Stufe des Glückes dich emporzuschwingen. Ist etwas Gutes an der Philosophie, so ist es das besonders, dass sie auf keinen Stammbaum sieht. Wir alle kommen, gehen wir auf den ersten Ursprung zurück, von den Göttern. Du bist römischer Ritter, und zu diesem Rang hat deine Tätigkeit dich erhoben. Aber für wie viele sind die 14 Sitze verschlossen? Nicht jeden lässt die Kurie zu, und auch das Feldlager ist Ekel in der Wahl derer, die es zu Mühen und Gefahren annehme. Aber ein edler Sinn ist allen möglich, dazu sind wir alle von Adel. Keinen verschmäht die Philosophie, keinen wählt sie aus. Sie leuchtet allen. Sokrates war kein Patrizier, Kleanthes war ein Wasserträger und verdingte seine Arme zum Begießen eines Gartens. Plato war nicht von Adel, als die Philosophie ihn empfing, sie adelte ihn. Wie solltest du verzweifeln, diesen gleich werden zu können? Diese alle sind deine Ahnen, wenn du dich ihrer würdig zeigst. Du wirst es aber, wenn du vor allem dich überzeugst, dass du an Adel keinem nachstehst. Jeder von uns hat gleich viele vor sich, keiner ist, dessen Ursprung nicht jenseits aller Erinnerung läge. Plato sagt, es gebe keinen König, der nicht von Sklaven, keinen Sklaven, der nicht von Königen stamme. Das alles hat ein langer Wechsel gemischt und das Schicksal zu unterst und zu oberst gekehrt. Wer ist also edel geboren, den die Natur für die Tugend wohl ausgerüstet hat? Nur auf dies ist zu schauen. Im Übrigen, wenn man sich aufs Alter beruft, stammt jeder von einer Zeit her, vor welcher nichts ist. Von Anbeginn der Welt bis auf diesen Tag ging uns eine abwechselnde Reihe von Vornehmen und Gemeinen voran. Ein Vorsaal voll rauchigter Ahnenbilder adelt nicht. Niemand hat für unsern Ruhm gelebt, und was vor uns war, gehört uns nicht. Die Gesinnung macht adelig. Durch sie können wir uns aus jedem Stande über die Gunst des Glückes erheben. Denke dir, kein römischer Ritter zu sein, sondern ein Freigelassener. Doch kannst du es dahin bringen, dass du der einzige Freie bist unter den Freigeborenen. Wie das, fragst du? Wenn du Gutes und Schlimmes nicht nach des Volkes Vorgang unterscheidest? Man muss zusehen, nicht woher die Dinge kommen, sondern wohin sie gehen. Wenn es etwas gibt, was das Leben glücklich machen kann, so gilt dies mit vollem Recht für ein Gut, denn es kann nicht ins Schlimme ausarten. Was ist es also, worin man irrt, da doch jeder nach einem glücklichen Leben verlangt? darin, daß man die mittel für die sache selbst hält und diese während man ihr nachhängt flieht. Denn während das wesentliche eines glücklichen lebens in wohlbegründeter ruhe und unerschütterlicher zuversicht besteht, sammelt man sich selbst gründe zur bekümmernis und trägt nicht nur, sondern schleppt der lasten viele auf der umlagerten straße des lebens einher. So entfernt man sich immer mehr von der Erreichung seiner Wünsche, und je mehr Mühe man anwendet, desto mehr hindert man sich selbst und kommt zurück. Dasselbe geschieht denen, welche in einem Labyrinth voraneilen. Ihre Hast verwickelt sie. 44. Brief